Einen von einem Irrtum befreien heißt nicht ihm etwas nehmen, sondern geben. Denn die Erkenntnis, dass etwas falsch sei, ist eben eine Wahrheit. Kein Irrtum aber ist unschädlich, sondern jeder wird früher oder später dem, der ihn hegt, Unheil bereiten. Es würde wirklich eine höchst nützliche Untersuchung sein, wenn man einmal mit größter Unbefangenheit und Kälte die durch die Religionen erlangten Vorteile und die durch dieselben herbeigeführten Nachteile unparteiisch, genau und richtig gegeneinander abzuwägen versuchte. Religionsurkunden enthalten Wunder zur Beglaubigung ihres Inhalts, aber es kommt eine Zeit heran, wo sie das Gegenteil bewirken. Schopenhauer.